Es ist Sommerpause. Wir dürfen nicht laut sein. Alle sind eingeschlafen. Und ihr seid beim Grebbel-Podcast, Ausgabe Nummer 15 am 19.07.2020. Mit dabei ist der Ralf von kurbelfest.de. Grüß dich, Ralf. Hi, Pascal, grüß dich. Ja, ich bin der Pascal von grebbelnews.de und wir haben mal den tiefen Sommerschlaf hier mal unterbrochen. Ja, Sommerpause sendet man ja nicht. In der Sommerpause wird gefahren, verdammt nochmal. Raus mit euch an die frische Luft. Es wird gefahren, was das Zeug hält. Das heißt, heute eine kurze Ausgabe, ein kleiner Stammtisch mit Ralf und mir. Wir haben uns nicht allzu viele Themen mitgenommen heute, möchten uns aber ganz herzlich bedanken. Super herzlich bedanken an euch Zuhörer. Wir haben liebe, nette Leserbriefe bekommen von Zuhörern, die ganz entsetzt reagieren, wenn die sagen, oh verdammt, ihr seid schon bei Ausgabe Nummer 14 angekommen letztes Mal und ich habe euch nur bis Ausgabe Nummer 9. Da hat Spotify irgendwie Blödsinn gemacht. Ich habe das Ganze noch ein bisschen aktualisiert. Wir sind wieder auf allen Plattformen mit allen aktuellen Folgen zu hören. Wenn ihr uns jetzt hört, alles richtig gemacht, dann nicht erschrecken. Ihr dürft euch in den letzten Folgen nochmal nachhören. Irgendwie gab es einen kleinen Hiccup bei Google und bei Spotify, dass unsere Podcast-Folgen aber nur dort um 3 Folgen unterschlagen worden sind. Sind aber alle wieder da. Und nett, wenn Hörer uns darauf aufmerksam machen und sagen, hey Leute, sendet ihr nicht mehr, was ist los mit euch hier? Und da kann ich direkt sagen, nein, wir sind da. Wir senden immer noch. Auch wenn Sommerpause ist, wie jetzt, alle sind unterwegs und schreiben uns nett. Oh, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir haben einen super tollen Leserbrief bekommen. Wir haben ja letztens, du erinnerst dich noch, Ralf, ne? Wir haben einen Podcast gemacht zum Thema Mikroadventures und Sonnenbrand, haben wir den genannt. Das war die Ausgabe Nummer 10. Da haben wir mal kurz angeschnitten das Thema, weil das da gerade aktuell war, dass ja ein Ranger sich über die ganzen Mikro-Adventures beschwert und sagt, so, das sind die ganzen blöden, ich leg's in den Mund jetzt, ne, die ganzen blöden Städter sind jetzt auf dem Berg und scheißen dem die Wälder voll. Ne? So, das war jetzt so in Kurzform das, was er gesagt hat, was wir auch nachvollziehen können. Und da hat sich noch jemand netterweise gemeldet mit einem netten Leserbrief, Leserkommentar, Leserbrief möchte ich es nicht nennen, Sie können es nachlesen unter der Folge, ich könnte es auch gerne mal vorlesen, und zwar sagt er, als Jäger kann ich hier mal mit anekdotischer Evidenz glänzen, jetzt sind wir alle gespannt, und zwar sagt er, wir haben auch einige Premiumwege an der Reviergrenze und 2 Fernwanderwege im Revier, also anscheinend auch nicht ganz so klein. Und an den Stellen, bei denen wir wissen, dass da alle 2 Wochen mal ein Zelt steht, sind seit Corona tatsächlich häufiger besucht. Generell ist der Besucherdruck recht hoch mittlerweile, bei uns um mindestens um den Faktor 5. Das heißt, da hat er schon weitaus mehr im Wald, was er antrifft. Und er gibt noch zu bedenken, also by the way, Ranger sind in Deutschland auch nur Förster. Also Ranger hört sich natürlich cooler an, ne? Also Förster ist ja der mit dem Spitzbart und dem grünen Hut und der immer hier so stocksteif durch den Wald geht. Und Ranger ist der coole Typ mit dem Hipsterbart. Allerdings werden sie nur in Schutzgebieten als Ranger vermarktet. Wenn sich also ein solcher beschwert, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Nationalpark. Ranger werden vermarktet. Ja, lieber Schreiber dieser Kommentars, bist herzlich eingeladen. Ich finde es mal toll, weil wir haben es ja gesagt, wir hätten gerne mal so die andere Seite gehört, so von jemandem, der so als Förster, Ranger, Jäger da mal mitreden kann zu dem Thema, von der anderen Seite mal mitreden kann. Also bist herzlich eingeladen. Ich werde dich aber auch noch kontaktieren, dass du mal im Podcast, dass wir das Thema vielleicht noch mal ein bisschen aufarbeiten. Was machen wir mit Mikro-Adventures in dem Wald? Was können wir besser machen? Verhindern können wir es nämlich nicht, weil das Ding rollt. Wir kriegen die Leute nicht mehr aus dem Wald raus. Die können ja nicht mehr weg. Die bleiben ja alle mittlerweile jetzt in Deutschland. Und ja, und zack, habe ich es geschafft, die goldene Brücke zu schaffen. So, was machen wir diesen Sommer überhaupt hier alles? Ist keiner mehr, der irgendwie hier den 50-Euro-Flug nach Mallorca bucht und für 30 Euro sein Rad mitnimmt. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ne? Alle in Deutschland. Alle bleiben in Deutschland. Und machen was? Warten auf Events. Keine Events. Bist du noch beim Event angemeldet dieses Jahr, wo du sagst, oh, da fahre ich sogar hin? Festes Event? Leider nein. Viele Events, wo ich hätte fahren wollen, wo ich mich gerne angemeldet hätte, gibt es nicht mehr. Oder sind ausgefallen, sagen wir es so. Genau, verschoben. Genau, verschoben. Ich würde unglaublich gerne im Moment beim Orbit starten. Das brennt mir tierisch unter den Nägeln. Ja, Das ist. Bei mir gibt es nur zwei kleine, so. Zum einen, ich brauche ein Rad. Man glaubt es kaum, aber ich habe gerade keine Gravelpfeile, wo ich sagen würde, damit fahre ich Orbit. Aber bald. Du brauchst ja gerade wieder an einem. Ja, ich warte nur noch auf die Schaltbremskombi aus. Jetzt muss ich passen. Übersicht. Wo ist Gewinnalle zu Hause? Ich spreche es bestimmt falsch aus. Wie heißt ich glaube, Gewinnalle. Ich spreche es falsch aus, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Die alten, früher hießen die Retro-Shift. Da habe ich mir so ein Ding bestellt, weil ich will das unbedingt mal testen. Da habe ich gesagt, ich kaufe das Ding jetzt. Egal, was es kostet. Und das ist schon versendet worden letzte Woche und seitdem warte ich. Und wenn das da ist, kann ich schrauben. Das sind doch die auf den Bremsschalthebeln obendrauf diesen Knopf haben zum Drehen. Irgendwie. Genau, schaut aus wie so ein alter Rahmenschalthebel, der da oben drauf ist. Ja, genau. Genau. Das kommt mir eigentlich ganz entgegen, muss ich sagen. Von Tim Taylor, so mehr Power einfach oben drauf geschraubt. Genau, 2000 PS. Genau, also bin vor 6100, okay. Und das andere ist, ich bin einfach in letzter Zeit, also ich war noch nie so oft krank wie in diesem Jahr. Also schon zweimal getestet, zweimal negativ, alles schick, aber irgendwie die Erkältungen lassen mich gerade nicht so. Ja, das höre ich auf jeden Fall. Aus ihrem Griff und das ärgert mich gerade so ein bisschen, aber viel Zeit zum Radfahren mit den Kindern. Ja, man hat viel Homeoffice und Kinderzeit, ja. Ja, genau. Ja, das haben wir, glaube ich, alle. Aber dummerweise, wie du sagst, also Events, also ich habe dieses Jahr noch ein festes Event, das wird 90% stattfinden, das ist in Belgien, das Les Fabuleux, das ist ein Bikepacking-Event Ende September, mit den coolen Jungs von Gravel Ride 13 und von Smugglers Pass, die haben sich zusammengetan und haben ein Bikepacking-Event Ende September veranstaltet das so auch noch und das wird wohl stattfinden, weil genügend Abstand und keine Großveranstaltung, kleines Ding und das wird wohl stattfinden. Hoffen wir mal, Ende September. Ansonsten bin ich auch absolut frei. Events, wo ich angemeldet war, finden nicht statt, sind auf nächstes Jahr verschoben. Was machen aber findige Eventveranstalter? Ein Event habe ich, wo ich sogar angemeldet bin, fällt mir gerade ein. Ah. Und da habe ich sogar schon die Unterkunft gebucht, seit März, glaube ich. Kurz vor Corona war das, genau, habe ich das gemacht. Ich fahre dieses Jahr auf Strada Bianca, bei der Eroica, dem Original. Genau. Wann ist das? Im Oktober ist das, in Gaiole, Toskana. Mhm. Genau. Und das Rad muss ich auch noch fertig machen, das ist auch noch nicht fertig. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit bis Oktober. Das geht schnell jetzt. Das ist schnell vorbei. Jetzt haben wir schon bald kommen die ersten Lebkuchen raus hier. Ihr erinnert euch, es ist der 19.07.2020. Ja, aber Lebkuchen ist Powerfood im Foodpouch. Ja, ich meine es ist auch eher Zucker, so ein Zeitlichen, ne? So Milestone, Lebkuchen, nächster Milestone, Strade Bianche. Und dann kommen schon die Osterhasen. Ja, die eingeschmolzenen Nikoläuse wieder, ja. Ja, aber die Findigen, die sagen, okay, das Event lassen wir nicht sterben und wir verschieben das nicht, sondern wir machen ein ITT draus. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, um nicht blöd dazustehen hier, als Individual Time Trail. Das heißt, man fährt die Strecke des Events, aber natürlich komplett unsupported, wann man möchte. Das heißt, Start ist dann komplett alleine und fährt die Strecke ab und kommt dann auch in die Wertung rein. Und man kommt dann nicht mit anderen in Berührung, einer Fahrer nicht in Berührung. Das ist kein Großevent und man fährt halt alleine auf eigene Faust einmal zum Beispiel quer durch Deutschland. Das machen jetzt, wir haben uns eben mal kurz aufgezählt, die wir kennen, das ist die BTG, also das Bikepacking Trans Germany, das Greffelrünsche von Ken, grüß dich Ken. Das findet als ITT statt. Dieses Wochenende ist Holger gefahren, Holger Losen. Holger Losen, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ich glaube, den Eifel Graveler hat er auch als ITT freigegeben, glaube ich. Mhm, genau, habe ich auch gelesen, ja. Genau. Das heißt, man sagt, ich nehme teil und man braucht gar nicht zu fragen, wann startet, sondern man startet selber irgendwann, wenn man Zeit hat und fährt die Strecke ab und kommt auch in die Wertung rein und bekommt, wenn ich in die Wertung will, weil viele gibt es, die sagen, ach, Wertung, das ist mir alles so. Nee, das war alles zu bürgerlich, ne? Also die ganze Wertung. Ja. Das ist, ich will einfach nur fahren. Der bekommt geile Strecken. Egal wo. BTG, Greffelrünsche, Alpha Graveler. Man bekommt einfach geile Strecken. Die kann man abfahren. Und wenn man so richtig viele Strecken haben will, Orbit. Ja. Yeah. Orbit. 16 Sterne. Ja, genau, oh Gott. Oh Gott. Nein, das war kein Oh Gott, das war so ein Yeah. Ja, für mich auch. Also ich bin auch von begeistert, aber ich habe den Raphael ja auch, den einen von den beiden Veranstaltern, also Bengt Stiller und Raphael Albrecht, sind ja die beiden Köpfe hinter Orbit 360. Also orbit360.cc ist die Webseite. Event habe ich besprochen mit dem Raphael beim vorletzten Podcast. Hört euch den an, da wisst ihr, was ein Orbit ist. Und wer Orbit kennt, der weiß schon, das ist gar nicht so unumstritten, das Orbit 360. Also auf Facebook kommen ja schon sehr interessante Diskussionen auf, habe ich jetzt so gelesen. Also ich habe es verkniffen zu kommentieren, weil ich weiß, wie es dir geht. Mir ist es manchmal wirklich anstrengend, so Metathemen zu diskutieren. Ne? Ich fange immer an zu diskutieren und denke mir dann, oh, hättest du doch lieber die Schnauze gehalten. Genau, scheiße, ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, komm, willst du den Ralf beiseite springen? Nee, komm, das ist jetzt, komm, der ist alt genug und ich krieg das hin. Nee, ja, ich denke manchmal. Ich finde das Format vom Orbit ziemlich geil und umso mehr ich drüber lese und umso mehr ich drüber sehe in den sozialen Netzwerken, muss ich sagen, eigentlich hätten wir das Ding schon viel früher gebraucht. Ja, ich finde genau das ziemlich cool. Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Wieso haben wir es nicht schon immer gehabt? Und ja, genau. Und ich finde es einfach ziemlich geil, was da gerade so abgeht. Das Coolste ist auch noch, dass ein Kumpel von mir, den ich echt gerne mag, der mir so ins Herz gewachsen ist, der Bernd, da gerade so die Männerrangliste anführt. Hallo Bernd. Schöne Grüße an Bernd Rücker. Er ist gerade 19.07. Er führt gerade die Liste. Yay. Ja, und morgen wird geupdatet und ich weiß, der war schon wieder auf dem Rad, der Schlingel. Verdammt. ich bin echt mal gespannt, wie das Ding zum Schluss dann wird. Du wolltest sagen, wie das Ganze endet. Ja, also. Das endet nicht. Ich finde das endet nicht. Das ist klar, es endet zwar im September offiziell, aber für mich ist es. Ja, ich meine, wenn die erste Saison rum ist, dann kann man so ein Fazit ziehen. So. Ja. Oder was heißt Fazit? Fazit finde ich schade, weil so ein Fazit ist ja immer so ein Schluss. Genau. Das nicht, aber dann sieht man so, wie ist es angekommen. Was sagt die? Lässt genau. Hören, glaube ich. Und was kommt danach? Das finde ich ziemlich cool. Ich denke, wir müssen im August oder spät September den Raphael nochmal einladen dazu. Und einen Bengt. Sorry, Bengt natürlich auch. Ich hab nicht dabei gehabt, weil der war letztens mit Jonas unterwegs, Jonas Deichmann, irgendwo im Norden oben unterwegs. Deswegen konnte ich ihn nicht im Podcast mit einladen. Der war selber auf dem Rad wieder, ein paar Wochen. Aber ja, natürlich, ja. Bengt ist natürlich auch mit dabei. Und da mal, ja, Lessons learned, weil echt, was ich da auch teilweise gelesen habe, ja, ich will nicht sagen schwierig, aber meine Meinung ist eigentlich klar. Also alles kann, nichts muss. Es ist ein Angebot. Man kann sagen, okay, ich melde mich nicht an, ich lade das GPX-File runter, ich gehe zu Komoot und fahre das Ding einfach und habe Spaß dabei und gut ist die Sache. So. Genau. Und das Coole beim Orbit für mich, finde ich, ist wirklich, dass sie alle einladen und niemanden ausschließen. Also genau, wirklich sagen, richtig. Wenn du Bock hast zu ballern, dann baller das Ding und komm ins Ranking, melde dich richtig an. Das kann jeder machen. Und dann musst du halt wissen, das und das kommt auf dich zu und dann musst du halt mal Zähne beißen. Und wenn du sagst, boah, also ich will es gerne machen, aber ich will einfach nur eine geile Zeit auf dem Rad und Zeit ist mir nebensächlich, dann. Da fährst du in 3 Tagen die Runde. Ist genau, dann hab Spaß. Und das finde ich halt mega. Also die Runden sind geil, habe ich gesehen. Ja. Super Strecken. Also, aber wie gesagt, ich fand jetzt so 2 Berichte, habe ich gelesen, beide aus derselben Magazinseite. Der eine hat geschrieben, boah, super geiles Event, hat echt Spaß gemacht, super geil, toll, hat Spaß gemacht zu fahren. Eine andere Redakteurin ist auch gefahren und hat das, gut, sie ist wegen technischen Defekt ausgefallen, aber die Kommentare auch nachher drunter, das ging ja so in eine Richtung, so nach dem Motto, ah, warum muss das denn sein, nicht noch ein Rennen, wieso kann man das nicht alles ein bisschen freier machen, wieso ist das denn alles so ein Muss und ach, das wird mir alles viel zu schnell. Und da dachte ich schon, Leute, lest hier überhaupt oder lasst euch immer mitziehen vom Strom, wie du sagst, alles kann, nichts muss und es wird jeder abgeholt und wer denn in 3 oder 4 Tagen fährt, feel free, kann er machen. Wenn einer meint, der fährt in 10 Stunden, das Ding reißt das ab, kann das auch machen. Mhm. Das ist ja einmal ein kostenloses Angebot. Jeder kann es einfach so fahren oder du zahlst einen Obolus ein für den Veranstalter und sagst, so, lieber Raphael und Bengt, ihr habt das so geil gemacht, so viel Arbeit reingesteckt, hier, ihr habt da ein 20 und vielen Dank für eure Arbeit und das Aufsetzen der Seite und das ganze Zusammenhalten und also das Ranking oder ich habe dir damals 40 Euro bezahlt und gesagt, ich finde das noch besser, ich will das Cappy davon haben und sag mal, gebe denen noch ein bisschen was zurück, den Veranstaltern für das super geile Event. Oder ich zahle nichts und fahre einfach das Ding. Das heißt, die Diskussion fand ich ein bisschen überflüssig über das Thema. Also die ganze Zeit, die Leute diskutiert haben, hätten sie besser auf dem Fahrrad verbracht. Ja. Aber wenn wir bei Berichten sind, ich muss noch mal kurz zum Bernd kommen. Der ja. schreibt nämlich seine Erlebnisse, die er auf den Orbits hat, auf. Die kann man nachlesen auf der Website von Audax Franconia. Mhm. Und Bernd, du bist im Rückstand. Ich brauch mehr Input von dem, was du gefahren bist. Bernd, also das macht echt Spaß, da mitzulesen. Mhm. Ich werde es verlinken. Genau, guter Hinweis. Bernd schreibt er direkt auf der Franconia-Seite? Ja, genau. Alles klar, ich werde es verlinken. Ihr seht es jetzt. Wenn ihr es hört, seht ihr den Link unten schon in den Shownotes. Dann könnt ihr schon lesen, was ihr für Erlebnisse habt. Also ich verfolge hier auch viele. Viele geben sich verdammt richtig Mühe und schreiben richtig viel Text, sogar in irgendwelche Facebook-Posts, wo ich sage, wow, das hätten wir sauber und locker in drei Blogartikel schreiben können. Die geben sich richtig viel Mühe und beschreiben richtig ihre Erlebnisse, wie toll das war, wie toll das vielleicht nicht war, manche Dinge, dass sie manche Wege nicht gefunden haben, weil die ein bisschen versteckt sind. Ha, sehr schön. Also Gravel ist auch schon mal ein bisschen durchs Unterholz, ne? Man muss da, aber versteckte Wege, die manchmal durch ein Gebüsch ein bisschen verdeckt sind oder Kreuzungen mit fünf Abzweigungen und man nicht genau weiß, wo man abzweigen soll, nicht wahr, lieber Thorsten? Das ist anscheinend wirklich richtig tricky. Ich habe mal Bilder gesehen und mit dem GPS ist es manchmal ein bisschen tricky abzufahren. Also ist auch ein bisschen Spaß dabei bei den ganzen Dingern. Ich lese relativ wenig von, ja, wie soll man es nennen, Störungen, sage ich jetzt mal, irgendwelchen Streckensperrungen. Ich habe jetzt gerade wobei die Jungs da echt mega schnell drauf reagieren. Also richtig. Es gab, ich habe zwei Sachen jetzt einmal gelesen. Einmal eine Brücke, die irgendwie gesperrt ist jetzt erstmal. Genau, von der Bürgermeisterin, weil die kein Geld mehr dafür hat. Genau, aber da kümmert sich, so viel ich gelesen habe, der Raphael, glaube ich, gerade drum. Genau. Und dann gab es so ein lustiges Gehöft, das war, glaube ich, auf der Bayernroute. Ja, genau, da geht es durch Bauernhof durch, ne? Heute hat nicht, wenn die Leute da durchgeballert sind. Aber auch da, was ich so gelesen habe, ich glaube, das hat einen Tag gedauert oder so und dann war der Umweg da. Ja, deswegen wichtiger Appell an euch, wenn ihr in Orbit noch fahren wollt. Und im Sachsen-Orbit war auch irgendwas. Genau, aber das glaube ich zumindest. Die aktuellen Strecken. Geht auf Komoot, nehmt die aktuellen Strecken, nehmt nicht die Strecke, die ihr euch vor 3 Wochen runtergeladen habt, nehmt die aktuellen. Wenn ihr wisst, ihr fahrt Mitte August, geht nochmal Mitte August zu Komoot und ladet euch da die aktuellen Strecken runter. Die werden sich immer schon mal verändern. Manche Gestrüppe wachsen länger, wachsen größer, manche Brücken stürzen schon mal ein und manche Bauern mögen es halt nicht, wenn die Kühe beim Melken gestört werden. Versteht die Badehose sein. Ja, genau. Das wird echt unlustig manchmal. Also da, ich finde das Event immer noch geil. Und ich hoffe mal, ich kann fahren. Ich trainiere, dass ich wieder fit genug bin jetzt und dass ich meine alte Form jetzt wiederbekomme. Das sieht ganz gut aus, dass ich zumindest im August den NRW-Orbit fahren kann. Ich möchte gerne in Hessen fahren, Rheinland-Pfalz würde ich auch sehr gern fahren, aber viel Höhenmeter, das habe ich, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr zeitlich. Ach, egal, zeitlich. Ich kann hier auch im Oktober fahren, ist auch wurscht. Ich bin zwar nicht im Ranking, aber egal, ne? Ja. Aber weil den Bernd kriegen wir eh nicht mehr ein. Keine Chance. Dem müssen wir die Bremse hinten umstellen. Keine Chance. Der ist schon 2 Tage und 3 Stunden georbitet. Mhm. Tja, lieber Raphael, da hast du was nachzuholen. Ja, also Events. Es gibt Events, ja, die haben aber keine festen Termine mehr. Die meisten sind jetzt Individual Time Trails, also ITTs. Schaut auf dem Events-Webseiten nach, schaut bei Facebook nach. Viele finden statt und da könnt ihr halt ohne die großen Eventcharakter, ohne das Barbecue vorher oder auch ohne Verpflegungspunkte unterwegs, die angeboten werden, halt fahren. Aber ihr bekommt halt super tolle Strecken dieses Jahr noch angeboten, die ihr auch immer noch fahren könnt. Und was haben wir noch? Was hast du noch gesehen letztens? Ich weiß gar nicht, ob das bei euch angekommen ist. Also ich glaube, da müssen wir die Hörer mal fragen, ne? Hörerumfrage. Ja, und zwar wir waren bei Abkürzungen, das eine war ITT und mir ist letztens beim Durchstöbern bei bikepacking.com was aufgefallen, was ich eigentlich aus dem Trailrunning kannte, wo ich früher noch zu Fuß unterwegs war. Und zwar die FKTs, das Fasted Known Time, haben so einen schönen Artikel drüber geschrieben und ich habe mich gefragt, gibt es Leute, die das bei uns auch machen? Dazu muss man erstmal wissen, was ist das eigentlich? Fastest Known Time heißt die schnellste bis jetzt gemessene Zeit oder bekannte Zeit. Und keine Ahnung, du hast einen Kurs, wo du sagst, den fährst du einmal in der Woche, der macht dir Spaß und willst wissen, was steckt in dir drin, wie schnell kannst du diesen Kurs reißen und ballerst den einfach mal und dann hast du deine schnellste Zeit, deine eigene FKT und dann können andere Leute gucken, ja, das ist mein Ding, das probiere ich auch. Und so hat jeder quasi so seine eigene Runde und unter dem Begriff FKT kann man das quasi sammeln. Und bei bikepacking.com haben sie da ein paar Loops und ein paar Runden zusammengestellt, wo man auch die Zeiten weiß. Und ich habe mich echt gefragt, ob es sowas in Deutschland gibt. Ich weiß es nicht genau, aber mich würde es echt interessieren. Weil das ziemlich cool ist. Vom Laufen her, wie gesagt, kenne ich es ja, aber halt vom Radlfahren gar nicht so bis jetzt. Also wieder was für die Gemeinschaft derer, die sich gerne messen mit anderen. Ja. FKT, ja, liebe Hörer, schreibt, ist es ein geile, neue, heiße Scheiß? Wir haben es auch gar nicht mitbekommen, weil wir unter Stein gelegt haben. Oder sagt er, what? Was ist das denn? Vielleicht müssen wir es mal angehen. Vielleicht hast du gerade einen neuen Trend losgetreten für Herbst 2020. FKT Gravel. Wer weiß. Also es kommt von Ralf. Ralf war es schuld. Macht hier, ich hoffe nicht. Ich mache einen Merker ran hier. Ralf war es. Ralf hat die FKTs losgetreten hier. Unser FKT-Supporter. Also schreibt uns gerne Kommentare, schreibt uns gerne E-Mails. Wir lieben Leserbriefe. Ich kriege jede Menge Leserbriefe. Sehr, sehr nette bisher. Die nicht nett sind, die lösche ich direkt wieder. Nein, Scherz beiseite. Bis jetzt alles sehr gute, liebe Leserbriefe. Manchmal auch Fragen natürlich zu den Sendungen und zu den Themen. Diesmal fragen wir. FKT, ja oder nein? Kennen wir, fahren wir schon, möchten wir gerne. Vielleicht möchten wir mal einen eigenen, wie heißt das gleich, einen Hype hier generieren in Deutschland. Dann machen wir den Gravel-Podcast FKT hier auf. Sehr schön. Es ist immer noch dann so haben wir uns unterhalten. Ja. Über? Wo wir eigentlich nochmal fahren könnten dieses Jahr. Ja. Was uns Spaß macht und wo wir denn fahren wollen. Boah, was macht uns Spaß? Also ich klar, Orbit. Also mir macht Orbit Spaß, ja, da fahre ich auf. Und du noch? Ja. Definitiv Orbit. Das Rad muss endlich fertig werden. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt demnächst wieder Familienurlaub irgendwann mal, wo es mich zur Familie von meiner Frau zieht, also zu den Schwiegereltern, in die Richtung von Sachsen. Und da war ich vor Jahren mal auf dem Froschradweg unterwegs. Ich finde, die Sachsen haben ziemlich coole Namen für Radwege. Froschradweg, okay. Die sind echt cool. Froschradweg sind so 200 Quetschkilometer. Irgendwo so hinten Hoyerswerda, Kamenz, da hinten rum, also durch die Lausitz. Also mit dem Namen passt nicht sofort. Und den habe ich so geil in Erinnerung, weil ich konnte auf dem Fahrradweg mal kurz ein bisschen ballern, ich konnte Schotter fressen. Es war ein ziemlich abwechslungsreicher Kurs, aber du musst was zum Trinken dabei haben. Weil es halt nicht so wie bei uns in Bayern, wo alle 5 Minuten ein kleines Dorfcafé steht. Genau, nicht, dass man trocken läuft, aber der hat mir richtig Spaß gemacht. Und wenn ich merken sollte, Mensch, da geht noch was, dann hänge ich den Krabbad-Radweg noch mit dran. Kennst du Krabbad? Nee. Das ist so eine Sage. Und da gibt es einen Radweg, das ist der Krabbad-Radweg und die überschneiden sich an manchen Stellen. Und der Krabbad-Radweg hat, glaube ich, auch nochmal so um die 80 irgendwas Kilometer, keine Ahnung. Und da könnte man das zusammen gut machen. Der Frosch ist schon lange mit seinen 260 Kilometern. Ja, aber es ist ein echt geiles Ding. Sehr muss man ja auch nicht auf einmal machen. Das sind so ein paar Bauten nebendran so, wo man sich so ein bisschen reinknallen kann, wenn man einen Schlafsack dabei hat. Interessant, sieht schön aus. Und was ich auch mega cool finde, ich will meinen Bruder wieder besuchen, der wohnt in Senftenberg. Das ist schon Brandenburg, ne? Ja, doch, genau. Und Und die haben ja da hinten die diese ganzen Seen, die sie miteinander verknüpft haben. Und da kannst du 120, 130, 140 Kilometer fahren, immer neben dem See, auf erstklassigen Radwegen und da gibt es kein Auto. Also das ist nur Radweg und Fußgänger. Gigantisch. Also da muss ich auf jeden Fall wieder hin. Genau. Das sieht cool und ich will aus. Einmal mit dem Rad zurück nach Franken, in meine Heimat. geht auch an der polnischen Grenze vorbei. Ja, genau. Ja, genau, Grenze. Bad Muskau ist das, glaube ich, gell? Bad Muskau? Ja, ja. Genau. Ja. Übrigens ein extrem geiler Abschnitt. Da blühen die Wege, man sieht die Grenze und die Grenzsteine. Wunderschön da hinten. Sehr schön. Ja. Okay, da fährst du noch dieses Jahr. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch hin. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich fahre dieses Jahr noch Ende September eine Bikepacking-Tour, so wie es aussieht, in Belgien. Les Fabuleux. Ich spreche es natürlich komplett falsch aus, weil mit der Sprache stieg ich auf Kriegsfuß. Da habe ich schon auf mein Zeugnis damals eine 5 gehabt. Das war die einzige 5 auf mein Zeugnis, war in Französisch. Und alles, was so sich ungefähr also anhört, kann ich überhaupt gar nicht. Also Les Fabuleux wahrscheinlich wird es ausgesprochen, findet Ende September statt von Gravel Ride 13 und Smugglers Pass, die haben ein Bikepacking-Event Ende September. Das wird aller Voraussicht nach stattfinden, weil es ist genug Platz, es sind wenig Teilnehmer, es gibt keinen Massenstart, es gibt nur viel, viel Platz, viel, viel Luft, deswegen wird es wahrscheinlich stattfinden auch und draußen in Zelten schlafen. Schöne Tour, haben die toll abgescoutet, die Tour. Die wird gerade noch aktualisiert, weil ein paar Dinge wieder gesperrt sind. Die arbeiten auch sehr, sehr aktiv dran. Eine tolle Gemeinschaft, die da gefunden hat. Also wer schon mal ein Event von Gravel Ride 13 gefahren ist oder den Smugglers Pass gefahren ist, weiß, mit wie viel Liebe die Strecken zusammensuchen. Da bin ich mal gespannt, was da für Schmerzen kommen. Die haben echt tolle Wege. Das wird lustig werden. Ich könnte noch Werbung für eine eigene Sache machen, fällt mir gerade ein. Immer raus, hier ist der Werbeblock. Im September gibt es nämlich noch die Schottergaudi 200. Das ist ein Event, das ich ins Leben gerufen habe quasi. Das gab schon 2 Stück, da war es die Karwendel-Wetterstein-Privé, aber der Dame war wohl etwas widersprüchlich. Okay. Und nach langem Hin und Her und nach einem ewig langen Gespräch mit Bernd, danke Bernd, ist es dann wirklich zur Schottergaudi gekommen. Das Logo steht auch schon, der Termin, da bin ich ewig schon hinterher. Er wird definitiv demnächst kommen. Nach dem Orbit, das ist ganz sicher. Nicht dazwischen, nicht davor. Also kommt definitiv erst nach dem Orbit, aber wird im September gefahren, wie die letzten 2 Male auch. Und wo kommt das hin? Bei uns in Murnau, also da, wo ich herkomme, sind knapp über 200 Kilometer, knapp 3.500 Höhenmeter. Wir bewegen uns jetzt, weil die Strecke ist noch an 1-2 Punkten, habe ich so ein bisschen umgearbeitet, sind wir wirklich fast ausschließlich nur auf Schotter unterwegs. Ab und zu mal so kleine Ziehpassagen auf Straße, aber die sind recht schnell passiert. Und da es mich fahrerisch auch eher ins Orbit-Ding zieht, sind da 2 Abfahrten mit dabei, die sind fürs Travelbike extended. Okay, also für genau. Leute mit also Erfahrung. Genau, entweder schiebt man halt mal kurz ein paar Minuten oder fährt langsam und die das können, fahren einfach ein bisschen schneller runter. Es gibt einfach ums Wetterstein und Karwendel einfach ein paar geile Dinger, die einfach mega sind, die muss man einfach mal fahren und da muss man mit dem Gravelbike auch drüber, finde ich zumindest. Schottergaudi, ja, wo ist das? Ich hab's vorbeifliegen sehen mit mir in der Timeline. Stimmt, Schottergaudi. Sehr cool. Und du fährst noch was, habe ich hier gehört. Was? Strade? Die Strade Bianche, ja, das ist die Eroica im Oktober. Genau, siehste, die fährst du auch noch. Genau. Also Events genug dieses Jahr noch, mein Gott, jetzt brauchst du noch ein Fahrrad. Die Kurbelfrage hat sich geklärt, glaube ich, auf Facebook langsam, ne? Ja, die Kurbelfrage hat sich geklärt. Ich habe sie schon, ich glaube, jeden zweiten Tag habe ich sie mal eine halbe Stunde in der Hand. Und guck sie an und streichel sie. Und genau, wenn alles zusammen ist, dann kommt es auch in den Rahmen. Was fehlt noch? Die Schaltung? Diese Schaltbremseinheit und die Bremsen. Weil die sind da nicht mit dabei. Es werden aber die THP Hürth hydraulisch Road werden. Genau. Habe ich in meinen Triben, habe ich die. Genau. Sind echt nicht verkehrt. Also. Was für Bremszüge fährst du? Also Außenhöhen? Ja. Schwarze. Standard, okay. Schwarze, okay. Die Schwarzen sind die besten. Ja, genau. Nein, sorry, da hast du nicht. Habe ich noch nicht drauf geguckt. Standard. Das könnten Jaguar sein, aber bin mir nicht sicher. Es könnten Jaguar sein, weil die haben da schon recht gute Dinge dran verbaut. Also ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber auf die Stauchung des Außenkanals, der sich bei, ne, der staucht natürlich ein bisschen mit dem Bremsen und irgendwann gibt er auch natürlich nach die Enden. Also ganz wichtig bei Seilzugbremsen ist natürlich die richtige Ummantelung, mit dem die richtig fest ist. Aber ehrlich, da habe ich gar nicht drauf geachtet, weil ich war skeptisch. Mein Schwalben, was ich habe von Decathlon, das hat genau diese Bremsen. Da dachte ich auch, oh Scheiße, wie kriege ich das Ding umgerüstet? Wie kriege ich die Dinger vom Rad ab und mache da hydraulische dran? Und an der ersten Ausfahrt habe ich gesagt, Scheiß drauf, die sind echt gut, die reichen. Die sind nicht top, die sind nicht spitze wie hydraulisch, aber die reichen vollkommen aus. Die sind vollkommen okay. Also die machen es besser als meine ersten Seilzugbremsen am ersten Mountainbike. Also die sind echt gut selbstnachstellend, richtigen Bremsbeläge drauf, dann halten die dich auch fest im Winter und bei Schnee und Eis gut fest. Also klar, kein Vergleich zu meinen hydraulischen. Ich habe auf meinen anderen habe ich die GX drauf von Shimano. Klar, kein Vergleich. Das ist ein Anker, ne? Ja. Das ist, ja, Unterschied musst du spüren, aber ehrlich, reicht. Reicht vollkommen aus, eigentlich, meine Sicht. Die mit Seilzug. Oder? Was meinst du? Nee, ich bin, was Seilzug und Bremse angeht, bin ich absolut bei dir, aber ich merke, bei mir entwickelt sich heute der Tag der Nachbrenner. Ich habe noch einen. Ein Event, wo noch stattfindet, wo ich definitiv weiß. Das macht nämlich der Marc. Bikepacking Sweet 16 im August. Das findet nämlich statt. Findet er statt? Ja, ich bin mir fast absolut sicher, dass der Marc mir geschrieben hat, dass das stattfindet. Marc, wenn du das hörst. Genau. Wie heißen die Bikepacking Sweet 16? Weil 16 Bundesländer, ne? Genau, einmal quer durch Deutschland, alle 16 Bundesländer einmal abfahren. Ja gut, zumindest 5 Meter am Dreieck ankratzen, das reicht ja auch, ne? Genau, und stimmt, da habe ich auch. Ich schaue es mir gerade an. Genau. Er hat sich nämlich extra, genau, Start 1.8. 8 Uhr. 1.8. Die genau. Corona-Alternative. Ach, Mann. Da haben wir noch ein Event. Genau, wirklich das Sweet 16 Bikepacking Adventure kann unter die Räder genommen werden. Jeder startet, wo er sie möchte. Ich stelle den Track bzw. die Tracks für die angemeldeten Teilnehmer zur Verfügung und ihr entscheidet, in welche Richtung es von wo aus gehen soll. Aber der Tag ist dann fest. 1.8. 8 Uhr? Ich glaube. Also kein ITT in dem Sinne? Genau, es wird am 1.8. um 8 Uhr losgehen. Jeder da, wo er meint, wo er losfährt. Okay. Ob links rum oder rechts rum, also im oder gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, im besten Fall treffen sich viele auf dem gleichen Weg, entweder in die gleiche Richtung oder in die Gegenrichtung. Genau. Wenn du dich kurz vorm Ziel mit dicken Augen entgegenfährst, bist du auch einer von uns. Das könnte lustig werden. Interessante Idee, okay. Sehr geiles Ding. Genau. 16 Bikepacking, sehr schön. Stimmt. Habe ich aber auch im Kopf gehabt, jetzt wo du es sagst, ja. Ja, so manches fliegt da immer schon vorbei, ne? Es geht so schnell durch. Seilzugbremse sind wir aber mal stehen geblieben. Ja. Seilzugbremse, das hört sich so fies an im Deutschen, ne? Seilzugbremsen. Ist aber so. Also, naja, ich bin begeistert. Ich bin mal jetzt wieder mein anderes Gefahren mit den hydraulischen. Ist schon ein Unterschied, ja. Da kannst du auch ein paar S2-Trails schon mal runter. Da hält dich schon mal ein bisschen fester irgendwo, aber. Aber das kannst du mit der TRP auch, oder? Ja, aber wann machst du das mal, ne? Also deswegen, normale Abfahrten, auch die 15% Abfahrten, ja, sorry, gehen mit dem TRP auch. Also muss ich jeden enttäuschen, jeden Hater, get gonna hate, funktioniert. Es funktioniert. Ich kann das Gegenteil beweisen. Ich habe da bis jetzt erst hinten die Belege gewechselt, vorne noch gar nicht. Ja, ich weiß, ich bremse falsch, ich bremse zu hinten wahrscheinlich. Ja, ich weiß. Ja, Andi, tut mir leid, du hast mir anders beigebracht in meinen Trainings. Ja, ich weiß, vorne mehr bremsen, egal. Trotzdem sind vorne auch die Originalbremsbeläge drin nach 6000 Kilometern. Heißt ja auch schon mal was. Und die halten immer noch, die sind selbst nachstellend. Hast du gelesen, wie die einstellst? Ist ein bisschen, ich Ich habe es falsch gemacht. Ich dachte, oh verdammt, da musst du irgendwas machen. Mensch, die fahren sich langsam ab. Da habe ich den Seilzug versucht, ein bisschen nachzustellen. Hab das total verstellt und irgendwie bremst da gar nichts mehr. Sag ich, was ist das für ein Scheiß? Dann hab ich ja, da gibt's. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Da gibt es zwei Hacks, richtig, wie das geht. Genau, aber keiner davon wird empfohlen von TRP selber. Ach, du meinst mit dem Ansägen des Hebels? Genau, man kann so einen Hebel ansägen. Genau, das kann man machen, damit der Seilzug besser durchgeführt wird. Und man kann die ausbluten lassen. Das habe ich auch nicht gemacht. Beides nicht. Ich habe beides nicht gemacht. Diese beiden Hacks sind mir jetzt zum Beispiel neu. Siehst du? Also, aber ich würd mir auch keine Bremse kaufen, um an ihr rumzusägen. Weil der Seilzug ist, der geht nicht im direkten Winkel an die Bremse, sondern es geht so in einem, ich glaube, 80-Grad-Winkel oder sowas. Und damit er wirklich genau rechtwinklig an die Bremse geht und wirklich die beste Effizienz hast, gibt es eine Anleitung, wie du mit deiner Pucki-Stahlsäge, dem Bremshebel, so einen kleinen Schlitz reinsägst an einem dicken Stelle, wo du dann den Bremszug neu einfädelst. Also sagst, nein, das findet nicht statt. Und da gibt es irgendwie einen Trick, wo du dann den Behälter öffnen sollst und da irgendwie was entlüften sollst. Alles Blödsinn. Ich habe einfach nochmal Grunderstellung vorgenommen. Ich habe gesucht nach der Anleitung, die findet man relativ schnell im Internet beim Hersteller. Und da sieht man, dann lernt man auch, wofür dieser kleine Knubbelchen da ist, dieser kleine schwarze Knopf, die kleine schwarze Schraube mit diesem kleinen Schlosssymbol drauf, was es damit auf sich hat und dass man damit die Grunderstellung vornimmt und dann nichts mehr machen muss, außer bremsen und Belege wechseln und das war's. Also da ist nichts mit nachstellen, die sind selbst nachstellend. Also ehrlich, bei mir haben die sich auch jetzt selbst nachgestellt, nachdem ich das wieder eingestellt habe, mit den alten Belegen bremst das wieder wie neu. Also Ich bin echt mal gespannt auf diese Bremse. Ich freue mich schon tierisch. vor allem, nachdem ich den Beleg, einen Bericht gelesen habe, warum die mechanische Seilzugbremse die besten Bremsen sind für Bikepacking und Travel, was ich nicht unterschreiben kann. Aber ja, ich gehe quasi den Selbstversuch an und dann kann ich sagen, voll hydraulisch oder semi-hydraulisch oder doch mechanisch. Ja, dann probiere ich es lieber aus, dann kann ich wirklich mitreden. Noch habe ich nicht alles ausprobiert, deswegen. Ja, die meisten sagen, komm, nimm einen Stahlrahmen und nimm außen verlegte Seilzüge mit einer mechanischen Bremse, dann kannst du auch in der Sahara, kannst du deinen, wenn du da eine Panne hast, kannst du deinen Rahmen wieder zusammenschweißen und die ausgelegten Seilzüge mal eben wechseln. Das ist einfacher, als so einen Hydraulikschlauch neu zu verlegen, sagt man so, ne? Ja. Ja, ich bin nicht so oft in der Sahara. Muss ich zugeben. Ich lebe in Deutschland. Ich mache ja auch nie so weit weg. Also. Ich mache ja oft so Alpenüberquerungen und so. Ja. Und genau. Auch wenn ich da mit einer Gruppe unterwegs bin, wir fahren ja fast ausschließlich vollhydraulische Bremssysteme. Klar, wir sind mit dem Mountainbike unterwegs und da sieht man die mechanischen nicht mehr so oft oder die Felgenbremsen nicht mehr so oft, aber selbst die gibt es noch. Genau. Aber wenn ich wirklich mal ein Problem mit der vollhydraulischen Bremse hatte, wo wirklich durch einen mechanischen Einfluss von außen, also Sturz etc. passiert ist, da war die Bremse eigentlich das geringste Problem. Genau. Also ehrlich, also, ich habe noch nie Probleme mit der hydraulischen Bremse gehabt, dass sie mal irgendwo kaputt gegangen ist oder so. Also, nee. Naja. Muss jeder selber wissen. Vielleicht musst du deine Bremse hinten kaputt machen, dann lernst du vorne bremsen. Stimmt, du hast ja zwei davon, mein Gott. Ja, stimmt. Und wenn beide kaputt sind, dann hast du noch schöne Schuhe, die dich im Boden festgraben können. Also, bitteschön. Was soll's denn? Ne? Also, das klappt doch alles. Haben wir noch was zu den Events diesen Sommer? Haben wir nicht mehr viel diesen Sommer? Da haben wir noch ein paar Events, die aber alle als ITT stattfinden. Haben wir nicht mehr allzu viel diesen Sommer? Da ist nichts mehr. Also fahrt los. Raus mit euch in die Luft und losfahren. Und diskutiert nicht alle auf Facebook, ob ein Event gut oder nicht gut ist. Ob das eine gute Idee, eine schlechte Idee ist. Hey, fahrt raus und fahrt ihn einfach. Und? Wenn ihr der Meinung seid, das Event A oder das Event B oder das Event C ist nicht das, was ihr braucht, macht selber eins. Ich wollte es gerade sagen, dann macht es besser, verdammt. Meckert nicht. Weil bei ganz vielen Leuten habe ich das Gefühl, wenn die Gedanken, die da sind, in ein eigenes Event einfließen, Dann haben wir ein bisschen mehr auf unserer riesengroßen Spielwiese und dann haben wir für ein paar Leute mehr was. Es gibt so viele tolle Ideen, die ich jetzt wieder gehört habe. Jetzt auch gerade wieder, ja, um das Orbit-Thema wieder aufzufrischen. Ne? Es gibt so viele, die ganz gute Ideen haben, was man machen könnte noch. Was weiß ich, Zubringer zum anderen Bundesland, dass man die Strecken verbinden kann, untereinander zum Beispiel. So viele tolle Ideen. Ja, mein Gott, macht es doch einfach. Viele planen sich einfach doof oder fahren das eher nicht, sondern sagen, das soll einer planen für mich. Nee, macht es selber. Sieht man doch, ist ganz einfach. Fragt einen Raphael, wie er es gemacht hat, und einen Bengt. Ist ganz einfach. Setzt euch hin und sagt, wo es lang geht. Ich sag auch, wo es lang geht. Zum Feierabend. Nämlich raus in die Sonne, raus aufs Fahrrad. Ja, du ja leider nicht. Du musst da schrauben. Dein Fahrrad ist noch nicht fertig. Also da wäre ich aber echt jetzt hibbelig. Also kein Gravelbike zu haben bei einem Wecker. Aber du bist ja gerade noch ein bisschen krankgeschrieben. Deswegen, also. Ja, und ich muss aufpassen. Jedes Fahrrad, wo ganz ist, wird von meinem Sohn gefahren. Da muss ich echt aufpassen. Okay, da muss es hoch aufhängen, ne? Wie die Kekse ganz oben im Schrank, dass keiner rankommt. Ach, der ist so wie ich, der kommt überall hin. Also, schraub mal dein Gravelbike fertig, dann kannst du noch wenigstens noch 4 Orbits kannst du bestimmt noch. Vielleicht. Vielleicht ist es ja schon bald Ende. So, das war's für heute. Haben wir was vergessen? Nope, ich denke nicht. Aber ich weiß, was wir vergessen haben. Was ganz Wichtiges, was total Wichtiges. Lieber Martin, danke dir für dein Featuren. Martin Moschek von Bike Tour Global hat einen schönen Blog, der Martin, und der podcastet auch mittlerweile. Hat sich auch ganz gut reingefuchst und hat viele Zuhörer mittlerweile dabei in seinem Podcast. Hört mal gerne rein. Sehr interessante Gesprächspartner, die er dort einlädt. Er lädt immer verschiedene Gesprächspartner ein. Er ist meistens so ein. Er ist so das Universum unter Bike to Global und lädt sich Gesprächspartner ein, die fast bei jeder Ausgabe wechseln. Sehr, sehr interessant. Hört mal rein, da geht es über lange Bikepacking-Touren, über seine Gravel-Events, wo er auch dann teilnimmt, sei es wie die Salette ist wiedergefunden, was auch immer. Hört mal rein, sehr interessant. Unter Bike to Global macht der Martin echt einen guten Podcast. Danke dir, Martin, fürs Featuren in deinem letzten Podcast. Das kriegst du zurück und bist eingeladen, damit nächsten Cross-Podcast mitzumachen hier. Dann wirst du mal in die feine Technik hier mit eingeladen. Das war's für heute. Jetzt haben wir nichts mehr vergessen. Uns bleibt nur noch übrig, schön zu sagen und danke. Jo, vielen, vielen Dank. Ab aufs Rad mit euch. Ab aufs Rad. Hört nicht so verdammt so viel Podcast. Und wenn ihr Podcast hören müsst, dann nehmt es auf dem Fahrrad mit auf einen Kopfhörer, dass euch keiner überfährt, dass ihr alles mitkriegt, und fahrt die Leute nicht mal einen Haufen, wenn ihr Podcast hört. Das war Gravel Podcast Nummer 15 am 19.07.2020 mit Ralf von kurbelfest.de. Danke dir, Ralf. Vielen Dank, Pascal. Und ich bin Pascal von gravelnews.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.